Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Hand in Hand gegen Rassismus, tödlicher Verkehrsunfall auf der L351 und VC Damen kassieren Niederlage. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Zum Start in die neue Fahrradsaison hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, Garagen und geschützte Parkplätze für Räder gefordert. Zwar gäbe es einen Radverkehrsplan mit Investitionsempfehlungen, aber konkrete Projekte fehlen meist, beklagte ADFC-Vorsitzende Gudrun Zülke. Im Zuge der Woche gegen Rassismus fand am vergangenen Samstag der Aktionstag Hand in Hand gegen Rassismus statt. Dazu wurde in Nienburgs Innenstadt eine Menschenkette gebildet, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Fast 300 Personen beteiligten sich daran. Sven Kütz vom CJD war zufrieden. Also es war eine sehr, sehr angenehme, sympathische Atmosphäre, auch unter den Menschen. Auch wildfremde Menschen sind sofort in den Dialog gekommen. Und letztendlich ist die Aussage ja klar, dass das Leben ist viel zu schön, als dass wir uns gegenseitig bekriegen, sondern wie die Einzigartigkeit ist, einzelne Menschen sehen da, die Potenziale rausziehen und dann wären wir letztendlich alle zusammen viel stärker, wenn wir das beherzigen würden. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag auf der L351 zwischen Annemolter und Velje. Ein 21-jähriger Mann war mit dem Fahrzeug eines Bringdienstes aus Richtung Stolzenau kommt unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet. Der PKW wickelte sich um einen Baum. Der junge Mann starb noch am Unfallort. Die L351 war für die Dauer des dreistündigen Einsatzes für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und nun zum Sport mit André Hilgers. In der dritten Liga haben die Volleyballdamen des VC Nienburg eine 0:3-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des TV Gladbeck kassiert. VC-Trainer Thomas Platner weiß, woran es gelegen hat. Als Trainer hoffst du immer, dass du da noch das Unvermeidbare anwenden kannst. Im Training hat sich es ein bisschen angedeutet, aber ich dachte, durch die Beflügung durchs Publikum können wir das ein oder andere reißen. Das ist uns leider nur im zweiten Satz geglückt. Da hatten wir aber dann, ja, den haben wir 26-24 verloren. In den entscheidenden Phasen haben wir dann einfach zu nachlässig gehandhabt. Insofern haben wir eine große Chance vertan. Die Nienburgerinnen belegen in der Tabelle aktuell Platz 8. In ihrem letzten Saisonspiel am 3. April treffen sie auf das Schlusslicht SV Wiedmarschen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.